Erster denke an deinen Schöpfer, solange du jung bist, bevor die schlechten Tage kommen und die Jahre, in denen du sagen wirst, dass sie dir nicht gefallen. Zweiter denke an ihn, bevor die Sonne, das Licht, der Mond und die Sterne dunkel werden und die Wolken nach dem Regen immer wieder zurückkehren. Dritter denke an ihn in der Zeit, in der deine Hände zittern, dein Rücken sich krümmt und deine Zähne fehlen, sodass du nicht mehr gut kauen kannst. Auch werden deine Augen dunkel, sodass du schlecht siehst. Vierter dann wird die Tür zur Straße geschlossen, weil man schlechter hört, und das Geräusch der Mühle wird leiser. Man wacht schon beim Gesang eines Vogels auf und alle Stimmen klingen gedämpft. Fünfter Mann hat Angst vor Höhen und Gefahren auf dem Weg. Die Haare werden weiß wie Mandelblüten, man bewegt sich langsam wie eine Heuschrecke und der Appetit lässt nach. Denn der Mensch geht zu seinem ewigen Zuhause und die Trauernden gehen auf der Straße umher. Sechster denke an ihn, bevor der silberne Faden reißt, die goldene Schale zerbricht, der Eimer am Brunnen kaputt geht und das Rad am Brunnen zerbrochen wird. Siebter dann kehrt der Körper zur Erde zurück, wie er war, und der Geist kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben hat. Achter der Prediger sagt, alles ist bedeutungslos und vergänglich. Neunter der Prediger war nicht nur weise, sondern er lehrte auch das Volk Wissen. Er dachte nach, forschte und schrieb viele Sprüche auf. Zehnter der Prediger versuchte, schöne Worte zu finden und wahre Worte ehrlich aufzuschreiben. Elfter die Worte der Weisen sind wie Stacheln, und die gesammelten Sprüche sind wie fest eingeschlagene Nägel. Sie kommen alle von einem Hirten. Zwölfter und noch etwas, mein Sohn, lass dich warnen. Es gibt kein Ende beim Schreiben vieler Bücher, und viel Lernen macht den Körper müde. Dreizehnter hören wir das Fazit von allem, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist die Pflicht jedes Menschen. 14. Denn Gott wird jede Tat vor Gericht bringen, auch alles, was verborgen ist, egal ob es gut oder böse ist.